Hello, hello, hello, friends. Hallo, hallo, hallo, Freunde. Paul continues to say in the fifth verse. Paulus sagt im fünften Vers weiter. For the revelation of the true gospel is as real today as the day you first heard of our glorious hope. Denn die Offenbarung des wahren Evangeliums ist heute so real wie an dem Tag, an dem ihr zum ersten Mal von unserer herrlichen Hoffnung gehört habt. Man, this is an incredible statement. Mann, das ist eine fantastische Aussage. No wonder Paul was thankful every time he saw them. Kein Wunder, dass Paulus jedes Mal, wenn er sie sah, dankbar war. How many people do you know? Wie viele Menschen kennst du? That have been Christians for 15, 20, 30 years? Die seit 15, 20, 30 Jahren Christ sind? That you can actually say? Von denen du sagen kannst? That the revelation of the real gospel is just as real today as it was when you heard it 20 years ago. Dass die Offenbarung des wahren Evangeliums heute noch genauso real ist wie am Anfang, als sie davon hörten. You know, for me it is so sad to see so many people started hot and fiery for Jesus and then slow down and slow down and slow down. Es ist so traurig für mich zu sehen, wie viele Leute feurig und leidenschaftlich für Jesus starten und dann immer und immer mehr nachlassen. This should not be. Das sollte nicht sein. The revelation of the true gospel has to be as real to us when Jesus comes back to get us as it was when we first heard it. Die Offenbarung des Evangeliums muss am Tag, wenn Jesus wiederkommt, um uns zu holen, noch genauso real für uns sein wie im allerersten Moment. When I was very, very young, I had this understanding. Als ich sehr, sehr jung war, hatte ich diese Einsicht. That if I don't constantly move forward in my walk with Jesus, I'm actually going backwards. Wenn ich nicht konstant in meinem Leben mit Jesus vorwärts gehe, dann werde ich automatisch rückwärts gehen. You can't stop. You either move forward or you go back. Du kannst nicht stoppen. Entweder gehst du vor oder zurück. And I tell you why I believe that. Ich sage dir, warum ich das glaube. Because Jesus, as well as the Holy Spirit and God and the kingdom of God is constantly advancing, moving forward. Denn Jesus, der Heilige Geist und der Vater und das Reich Gottes bewegen sich ständig vorwärts. So the moment I simply stop, I'm lacking behind from where they are going. Wenn ich also anhalte, hinke ich dem hinterher, wo sie sich hinbewegen. So we've got to keep the fire burning in our hearts. Wir müssen also das Feuer in unseren Herzen am Brennen halten. We've got to keep the revelation of the gospel always alive inside of us. Wir müssen die Offenbarung des Evangeliums immer in uns lebendig halten. We have to constantly grab hold of the finished work of the cross and never let it go. Wir müssen das vollbrachte Werk am Kreuz beständig ergreifen und es niemals loslassen. And this is something that excited the Apostle Paul. Es begeisterte den Apostel Paulus. That after so many years that they heard the gospel, it was still just as on the first day. Dass es bei ihnen so viele Jahre, nachdem sie das Evangelium gehört hatten, noch so war wie am ersten Tag. Look what he says in verse 6. Schau, was in Vers 6 sagt. This is the wonderful message that is being spread everywhere. Dies ist die wunderbare Botschaft, die überall verbreitet wird. Powerfully changing hearts throughout the earth. Und die Herzen auf der ganzen Erde kraftvoll verändert. Just like it changed you. So wie sie auch euch verändert hat. Listen. Hör zu. When I read this, I immediately think of Romans 1:16. Wenn ich das lese, denke ich sofort an Römer 1, Vers 16. I'm not ashamed of the gospel. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Because it is the power of God unto salvation for those who believe. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. See, Paul, once again, here he affirmed that the gospel is so powerful. Paulus bekräftigt hier erneut, dass das Evangelium so kraftvoll ist. And it changes hearts throughout the earth. Und es verändert Herzen überall auf der Welt. So, do you have a heart changed because of the power of the gospel? I hope so. Hast du ein verändertes Herz aufgrund der Kraft des Evangeliums? Ich hoffe es. My friends, listen. Mein Freund, hör zu. If our hearts are not powerfully transformed, we cannot blame God anymore because he did what he needs to do through the gospel. Wenn unsere Herzen nicht kraftvoll verändert sind, können wir nicht Gott dafür verantwortlich machen, denn durch das Evangelium hat er alles getan, was nötig war. And now he says this. Jetzt sagt er, every believer of this good news bears the fruit of eternal life as they experience the reality of God's grace. Jeder, der an diese gute Nachricht glaubt, trägt die Frucht des ewigen Lebens, weil er die Wirklichkeit der Gnade Gottes erlebt. My dear friend. Mein lieber Freund. The seed of the Eternal life has been planted inside of you. It's right there. Der Same des ewigen Lebens wurde in dich hineingepflanzt. Ist genau dort. But if you really want to experience this now and not only one time after you leave this earth, aber wenn du das jetzt erleben willst und nicht erst eines Tages, wenn du die Erde verlässt, you have to experientially, practically live in the true reality of God's grace. Musst du erfahrbar und praktisch in der wahren Realität der Gnade Gottes leben. It's so beautiful how he expresses it. Drückt das so schön aus. He says you're bearing the fruit of eternal life. Not one day you will bear it. Sagt, ihr tragt die Frucht des ewigen Lebens und nicht eines Tages werdet ihr sie tragen. He's obviously bringing the reality and the power and the effects of eternal life into the present. Bringt ganz offensichtlich die Realität, Kraft und Auswirkung des ewigen Lebens in die Gegenwart. But only as you experience the reality of God's grace. Aber nur indem du die Wirklichkeit der Gnade Gottes erlebst. God's grace is not his undeserved favor. That's a too shallow definition. Gottes Gnade ist nicht nur Gottes unverdiente Gunst. Das ist eine zu dürftige Definition. That's just part of it. Das ist nur ein Teil davon. God's grace means the empowerment to do things that you could not do without him. Gottes Gnade bedeutet die Befähigung, Dinge zu tun, die du ohne ihn nicht tun könntest. So I have a question. Ich habe also eine Frage. Every day in your normal everyday practical life, are you experiencing this empowerment? Erlebst du aktuell jeden Tag in deinem normalen alltäglichen Leben diese Befähigung? Do you live by your own ability or do you live by divine empowerment? Lebst du aus deinen eigenen Fähigkeiten oder aus göttlicher Befähigung? If you live by your own ability and by the things that you've learned how to do, wenn du aus deinen eigenen Fähigkeiten und aus dem, was du gelernt hast, lebst, you know what's going to happen? Weißt du, was dann passiert? You will not right now in the present already bear the fruit of this eternal life. Du wirst jetzt in der Gegenwart noch nicht die Frucht des ewigen Lebens bringen. Then the eternal life will be something for in a distant future, one day in the by and by when I go to Jesus. Dann wird das ewige Leben in entfernter Zukunft bleiben, eines Tages, wenn du zu Jesus gehst. Listen to me. Hör mir zu. I couldn't imagine there's anybody more excited and looking forward to going and be with Jesus forever than me. Ich kann mir niemanden vorstellen, der sich mehr darauf freut und danach sehnt, für immer bei Jesus zu sein, als ich. Yes. Ja. But I don't want to live a life here on earth that is not an expression of the eternal life in me. Aber ich möchte hier auf der Erde kein Leben führen, was nicht ein Ausdruck des ewigen Lebens in mir ist. Express it now. Bringe es jetzt zum Ausdruck. Today I was in the bank for a long time because we had to resolve a bunch of stuff for Brazilian Kids Care. Heute war ich lange auf der Bank, weil ich einiges für Brazilian Kids Care regeln musste. You know, I was standing right there at the cash register while the lady is resolving the stuff for us. Ich stand direkt bei der Registrierkasse, wo die Dame die Sachen für uns bearbeitete. And while I was doing this, I was speaking to one of the managers there. Und währenddessen sprach ich mit einem der Manager dort. And it was incredible. It was just the life of God was flowing. The guy stood there with open mouth saying, "Man, that's incredible." Es war fantastisch. Das Leben Gottes floss einfach und der Mann stand mit offenem Mund da und sagt, "Das ist unglaublich." We need to have eternal life flow through us today. Ewiges Leben muss heute durch uns fließen. That's why we need to experience God's ability and divine empowerment every day. Deshalb müssen wir Gottes Befähigung und Bevollmächtigung jeden Tag erfahren. See you tomorrow. Bis morgen.